Denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, werden wir im Paradiesgarten ganz gewiss Obergemächer zuweisen, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Wie trefflich ist der Lohn derjenigen, die gut handeln, die nämlich wie sind, die standhaft sind und sich auf ihren Herrn verlassen. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون, die Tawakkul haben, und zwar in allen Angelegenheiten ihres Lebens. Und Allah beschreibt hier den Paradiesgarten als die eigentliche Heimstätte, wo diejenigen, die gut handeln, die diese Eigenschaften erfüllen, einkehren werden, die nicht ihre Herzen an das Diesseits so sehr geheftet hatten, dass sie ganz und gar darin verloren waren und das Jenseits vernachlässigten, die nur damit beschäftigt waren, ihr Haus im Diesseits zu bauen, zu schmücken und zu pflegen, welches ihre Erben nach ihnen nehmen würden und ihre eigentliche Heimstätte vergaßen, die sich Allah rein und aufrichtig ergaben und so handelten, dass Allah mit ihnen letztendlich zufrieden war. Diese werden eine vorzügliche Belohnung von Allah bekommen. Wie waren ihre Taten? Nämlich, sie vertrauten auf Allah und sie waren standhaft. Und zwar auch in den Dingen, die einem manchmal zuwider sind. Denn da muss man ja Standhaftigkeit beweisen. In den Dingen, die uns sowieso angenehm sind, da muss man keine Geduld haben, das ist keine große Leistung, die auszuhalten. Sondern in den Dingen, die wir manchmal nicht verstehen, die schwer für uns sind, die uns manchmal hart zusetzen, auch in diesen standhaft zu bleiben und sich weiterhin so zu benehmen und so zu handeln, wie es Allah zufrieden macht. Das ist doch die wahre Standhaftigkeit. Und das Gottvertrauen, das Tawakkul haben, dass Allah die Dinge zu überlassen, nachdem er sich aufs Beste bemüht hat, das gehört auch zu den Eigenschaften derer, die hier mit dieser vorzüglichen Belohnung beschrieben werden. Die auch in den Angelegenheiten der Versorgung auf Allah vertrauten. Ja, in den nächsten paar Ayat wird es um die Versorgung gehen, die sich in dieser Angelegenheit auch nicht auf die Menschen, sondern auf Allah allein verließen, die die erlaubten Wege zum Rizq, zur Versorgung, begingen und nicht die in ihrer Eilfertigkeit oder in ihrer Ungeduld die Dinge oder die Mittel nutzten, die verwehrt sind, die nicht erlaubt sind, um an die Versorgung, um die Versorgung zu erwerben. Und wer das dann tut, mit Standhaftigkeit und mit den Halal, mit den erlaubten Mitteln Allahs Versorgung sich erwirbt, der befindet sich auch auf dem Wege Allahs. Und wer dann noch auf diesem Weg, in dieser Bemühung, nicht nur ganz allein nur für sich arbeitet, sondern auch noch anderen abgibt, ja, für diese ist dann wirklich eine vorzügliche Belohnung. Und wie viele Tiere tragen ihre eigene Versorgung nicht herbei? Allah versorgt sie und euch. Und er ist der Allhörende und Allwissende. Ja, schaut mal, wie viele Tiere können ihre Nahrung selber überhaupt gar nicht tragen? Und auch nicht befördern, und weil sie es halt nicht befördern können, können sie auch nichts für sich aufbewahren oder speichern. Ja, zum Beispiel der Löwe, der rennt und der isst wirklich das, was er gerade gejagt hat. Die Vögel sind viel zu klein, der Vogelschnabel ist viel zu klein, um sich etwas in Form von einem Rucksack oder ähnlichem etwas bei sich zu tragen. Ja, und viele Tiere sind so, die wirklich immer nur Frisches essen und trotzdem sehen wir sie ausgewachsen, groß geworden. Wer hat sie so weit gebracht? Wer hat sie bis jetzt versorgt? Das ist Allah, der sie versorgt hat, und Allah kann auch die Menschen versorgen. Ja, wenn sie also leben und versorgt werden, dann der Mensch, der sich auf Allah verlässt, wird er nicht von Allah versorgt werden? Ja, und die Natur des Menschen ist auch, manchmal denkt man ja, ich will jetzt nur noch das haben, und zwar mit unerlaubten Mitteln und aus meiner Eilfertigkeit, und danach werde ich dann genug haben und dann werde ich ein anständiger Mensch werden. Aber dem ist nicht so. Die Natur des Menschen ist so geschaffen, dass seine Gier nach mehr nicht zu befriedigen ist. Wenn er ein Tal von Gold bekäme, würde er nicht ruhen, bis er ein zweites Tal voller Gold erwerben würde. Nichts füllt den Mund des Sohnes Adams, also des Menschen, außer der Staub seines Grabes. Erst dann hat der Mensch genug. Und sein Streben und sein Suchen und seine Gier nach mehr hört erst dann auf. Es sei denn, dass der Mensch versteht, dass in diesen Dingen nicht sein wirkliches Glück liegt, dass das Nutzmittel sind. Wenn sie da sind, dann ist es gut und sie dürfen nur mit erlaubten Mitteln überhaupt erworben werden und sie sind es nicht wert, dass man sie mit unerlaubten Mitteln begierig verlangt und die Dinge somit zu einem Schaden für einen selbst werden. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen und die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, sagen sie ganz gewiss Allah. Wie lassen sie sich also abwendig machen? Allah gewährt die Versorgung großzügig, wem von seinen Dienern er will. Ja, wenn Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat und solche gewaltigen Geschöpfe wie die Sonne und den Mond dienstbar gemacht hat, dann kann Allah uns, den Menschen, nicht versorgen? wird er unsere Bittgebete und Dua nicht erhören? Allah gewährt die Versorgung großzügig wem von seinen Dienern er will und bemisst ihm auch. Gewiss, Allah weiß über alles Bescheid. Also manchen, und das ist Allahs Verteilung, und in seiner Verteilung kann keiner mitentscheiden, das ist Allahs Entscheidung allein, nach seinem Bemessen gibt er manchen mehr und anderen bemisst er. Und mal gibt er jemanden mehr und mal in einer anderen Lebenssituation bemisst er ihm auch. Und das ist Allahs Entscheidung. Manchmal sieht man in denselben Umständen, mit demselben Abschluss, mit demselben Zeugnis zwei Menschen, aber einer steht im Leben woanders und der andere steht woanders. Die Umstände sind sehr, sehr verschieden. Der eine hat vielleicht mehr in einer Sache und der andere weniger. Manchmal sieht man Geschwister aus demselben Haus, die auch in ungefähr gleichen Umständen aufgewachsen sind und sich gleichermaßen sogar vielleicht bemüht haben. Nichtsdestotrotz hat der eine vielleicht mehr, in Anführungsstrichen mehr, weil das ist sehr relativ, diese Ausdrücke, aber mehr erreicht, was finanziell oder materiellen Status angeht, und der andere vielleicht weniger. Denn diese Grenzen, die Allah uns gelegt hat, wie viel er uns geben möchte, diese können wir nicht überschreiten. Und wenn du sie fragst, wer vom Himmel Wasser herabkommen lässt und dann, damit die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig macht, sagen sie ganz gewiss, Allah. Sag, alles Lob gehört Allah. Aber nein, die meisten von ihnen begreifen nicht. Ja, wenn er all dies tun kann, warum sollte er euch dann nicht Rizq, also Versorgung, geben können? Dieses irdische Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Die jenseitige Wohnstätte aber ist wahrlich das eigentliche Leben, wenn sie es nur wüssten. Schaut mal, was wir alles zu Hause angesammelt haben. An unterschiedlichsten Dingen, die wir dann anschauen und uns erfreuen daran und sie mal hier hinstellen und mal da hinstellen. Und das Herz hängt daran. Und diese Dinge sollte man nutzen und nicht das Herz daran hängen. Wenn die gesamte diesseitige Welt Zerstreuung und Spiel ist, dann nochmal sollte man diese Dinge nutzen und nicht das Herz daran hängen, sie als zum Selbstzweck machen. Ja, und dann, wenn man sie dann lassen muss, dann tut es umso mehr weh und wir machen uns Sorgen darum. Man sollte nicht so viel ansammeln, dass es einem weh tut, wenn man es dann mal verlassen muss. Das heißt nicht, dass man nicht angenehm leben kann und wohnen kann und schön leben kann, das ist alles völlig in Ordnung, aber es ist auch genug, wenn das da ist, was man braucht. Und die restliche Zeit sollte man produktiv dafür nutzen, sich auch im Jenseits ein Heim aufzubauen, denn dort wird man ja eigentlich dann einkehren für die Ewigkeit und würden die Menschen das doch wissen. Wenn sie ein Schiff besteigen, rufen sie Allah an, wobei sie ihm gegenüber aufrichtig in der Religion sind. Ja, das ist die Natur des Menschen, wenn er tief in der Misere steckt oder in einem wirklich Problem oder in einer Notlage ist, dann ruft er Allah an, mit welchem Wort er das auch machen kann, je nach Kultur und Sprachverständnis, sagt er, oh mein Gott, oder wie auch immer, er weiß, dass da jemand ist, der ihn retten kann. Wenn er sie nun ans Land errettet, gesellen sie sogleich ihm wieder andere bei. Ja, das ist ja, wenn wir zum Beispiel ins Flugzeug steigen und dann für diese kurze Zeit manchmal Turbulenzen gibt oder irgendein Anlass gibt, dass man kurze, diese Sekunde von aufkommender Panik verspürt, dann spricht man Bittgebete und ergibt sich vor Allah und sagt, alles würde ich mich ändern und ich werde ja alles tun, wenn nur du uns sicher wieder ans Land bringst und mir noch ein bisschen eine Chance schenkst oder was wir auch immer da alles versprechen. Und dann, wenn eine gute Landung erfolgt ist, dann sagen wir was? Ach, der Pilot war wirklich ganz toll. Oder das Flugzeug war ja auch wirklich ganz toll gebaut und die letzte, neueste Technologie. Ja, und wir vergessen, dass doch Allah derjenige war, der uns das alles überhaupt doch ermöglicht hat. Um undankbar zu sein für das, was wir ihnen gegeben haben und um zu genießen, sie werden es noch erfahren. Sehen Sie denn nicht, dass wir einen sicheren, geschützten Bezirk gemacht haben, während die Menschen in ihrer Umgebung fortgerissen werden? Wollen Sie denn an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen? Mit dem sicheren, geschützten Bezirk ist Mekka gemeint, in dem die Menschen eine ganz besondere Art von Sicherheit und Frieden erleben dürfen, dass selbst die größten Tyrannen dort als Allahs Diener einkehren und zum Gebet sich dort versammeln. Das ist ja, was macht denn Mekka vor allem aus? Nicht, dass es eine Handelsmetropole ist oder nicht, dass es eine historische Stadt ist. Nein, Mekka zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Menschen dort zum Gebet, zum Gottesdienst sich versammeln und vor Allah demütig sich versammeln. Ja, ohne Vorübung, die verschiedensten und fremdesten Menschen ohne Vorübung bilden dort in kürzester Zeit Reihen, um sich vor im Gebet vor Allah zu versammeln. Unglaublich viele Menschen versammeln sich dort manchmal zu bestimmten Jahreszeiten und trotzdem ist ein bestimmter Friede da. Durch die verschiedensten Tore drängen sie ein und trotzdem ist ein bestimmter Friede da. Sehen Sie denn nicht, dass Allah Ihnen all das ermöglicht hat? Wollen Sie denn an das Falsche glauben und Allahs Gunst verleugnen? Und wer ist ungerechter als jemand, der gegen Allah eine Lüge ersinnt oder die Wahrheit, nachdem sie zu ihm gekommen ist, für Lüge erklärt? Ist nicht in der Hölle ein Aufenthaltsort für die Ungläubigen? Diejenigen aber, die sich um unsertwillen abmühen, werden wir ganz gewiss unsere Wege leiten. Und Allah ist wahrlich mit den Gutestuenden. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Und gewiss, Allah ist ja sicherlich mit den Gutestuenden. Die sich abmühen, die auch mal was aushalten können, die auch mal dabei bleiben, auch wenn es mal schwierig wird. Denen gibt Allah dann dieses Licht, diese Hilfe und erleichtert ihnen die Wege des Paradieses. Und wir wissen, das Paradies ist von Schwierigkeiten umgeben, aber Allah schenkt dann diesen Menschen diese Rechtleitung, dass sie diese Süße des Glaubens schmecken können. Was muss man tun, um das zu erwerben? Man muss sich abmühen auf Allahs Weg, um Allahs Willen. Dem bringt dann Allah dann den Unterschied zwischen gut und schlecht, diese Unterschiede machen zu können, diese Fähigkeit. Diesen Menschen schenkt Allah diese Fähigkeit. Hier zum Beispiel, wer hat nicht morgens früh Lust, weiter zu schlafen und auszuruhen und sich einfach nur keine Mühe machen zu müssen? Aber man steht auf und betet oder lernt oder was auch immer man für die Religion tut. Das ist alles Abmühen auf Allahs Weg. Und jeder nach seinem Vermögen. Jahada bedeutet ja, sich auf das Äußerste bemühen, sich abmühen. Hier zum Beispiel auch abends ist das so manchmal schön auch zu sehen, dass diese im Ramadan, die Abende des Ramadan, wenn man auch schon müde ist, einerseits vom Fasten, andererseits dann vom Fastenbrechen auch, das auch eine bestimmte Müdigkeit auslöst, aber trotzdem viele Menschen sich dann vorbereiten und immer wieder auf die Uhr schauen und bloß nicht zu spät kommen wollen, weil sie noch in die Moschee gehen möchten, um das Gebet zu verrichten. Dieses besondere freiwillige Gebet, was auch ein bisschen länger ist oder für die meisten vielleicht sogar ungewohnt ist, weil sie nicht gewöhnt sind, so lange im Gebet zu stehen. Oder weil das auch der einzige Monat ist, für die Frauen zum Beispiel auch, wo sie vielleicht mal in die Moschee gehen, weil sie ansonsten vielleicht das in ihren Alltag nicht so sehr einbauen können. Und trotzdem opfert man seine Lust einfach, jetzt einfach mal liegen zu bleiben und einfach nur auszuruhen. Warum? Weil man sich auf Allahs Weg abmühen möchte. Weil sie etwas zu tun haben. Ja, deswegen schaut man ja immer wieder auf die Uhr. Deswegen bereitet man sich ja vor, weil man ein Ziel vor Augen hat. Und solchen hilft dann auch Allah. Solche sind die Muhsinin. Nochmal, die sich aufs Äußerste abmühen, die egal in welchen Umständen auf den Weg des Rechtschaffenen, des Guten bleiben und in den rechtschaffenen Taten auch vorauseilen, deren Herzen an der Moschee hängt. Ja, und die Dinge, an der unser Herz auch hängt, die erscheinen uns dann auch nicht mehr wie eine Arbeit oder wie eine Bürde. Die sind dann leicht für uns. Warum? Weil unser Herz involviert ist. Ja, manchmal sieht man auch, weil ich gerade vom Gebet gesprochen habe, nochmal das als Beispiel, diese längeren Gebete, sieht man manchmal wirklich ältere Menschen schon oder die auch körperlich einfach schwach sind, wie sie trotzdem sich wirklich bemühen, noch im Stehen das Gebet zu verrichten und das ganze Gebet zu verrichten. Und dann sieht man vielleicht andere, die vielleicht jünger sind und kräftiger sind und die zappeln im Gebet hin und her und man sieht ihnen an, dass sie nur darauf warten, wann das Gebet wieder zu Ende ist, ohne jetzt Menschen zu verurteilen, einfach von der Körpersprache her. Und wir selber benehmen uns auch gewiss oft genug, leider so. Wo ist der Unterschied? Die körperliche Kraft scheint ja nicht das Problem zu sein. Der Unterschied liegt einfach in der Tatsache, dass das Herz nicht mit dabei ist. Die Liebe zu Allah, die muss einfach da sein und dann will man sich auch abmühen, dann will man auch noch mehr schaffen und will noch mehr und noch mehr schaffen. Warum? Weil den, den man liebt, den will man auf jeden Fall zufrieden machen. Und das belohnt Allah dann auch so, dass er sagt, diese Menschen, denen helfe ich dann auch. Den mache ich den geraden Weg ersichtlich, die führe ich auf den geraden Weg, bis sie an das Ziel gelangen. Problematisch wird es, wenn wir diese Einstellung haben, dass wir die Religion, den Dien mit Annehmlichkeiten leben wollen. Das heißt, solange es angenehm ist, dann gehen wir halt mit. Aber sobald es hier und da ein wenig problematisch für uns wird oder ein wenig hart oder schwer zu ertragen wird, dann bleiben wir sofort stehen. Der Knopf geht aus. Ja, es soll alles leicht und angenehm sein. Ja, aber man muss sich doch, schaut mal, wir würden das auch in keiner anderen Sache so sagen, dass man sich ohne sich zu bemühen auf Ergebnisse hoffen darf. In keiner anderen, nicht mal beim Kochen sagen wir das. Ohne Bemühung darfst du nicht auf ein besonders gutes Ergebnis hoffen. Das ist ein ganz simples Gesetz, wir alle verstehen das. Morgens früh, auch in den großen Städten, sieht man auch ein Auto hinter dem anderen. Man wartet geduldig, die Menschen bemühen sich, die sind müde, aber trotzdem früh auf, um irgendwo hinzufahren, meistens halt auf die Arbeit. Warum bemühen die sich? Weil sie auf ein Ergebnis hoffen. Ja, und das in der ganzen Schöpfung ist das Gesetz zu sehen, diese Regel zu sehen. Wenn Menschen sich für das Diesseits so sehr bemühen können und sich auch sollen, dann müssen wir doch für den Dien, für die Religion, für das Jenseits noch mehr oder noch vorzüglichere, aufrichtigere Bemühungen zeigen. Jetzt ja, zum Beispiel auch lernen oder anderen zu nützen oder Allahs Liebe zu erwerben. Das sind doch alles Ziele eines Gläubigen. Und denkt er denn und meint er denn, dass er diese Ziele erwerben könne, ohne sich zu bemühen? Bei einem Hadith, das bei Muslim überliefert wird, heißt es auch, ja, das zitiere ich jetzt, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass man den Menschen auch nützen wollen sollte, dass man das als Ziel vor Augen hat und sich dafür auch ein bisschen bemüht, ein bisschen Plan macht, ein bisschen guckt, wo kann ich mehr machen, wie kann ich noch weiterkommen in dieser Hinsicht. Ja, und dieses Hadith lautet so ungefähr bei Muslim, von Abu Huraira radiallahu anhu wird es überliefert, dass Allah, der Erhabene, am Tag der Auferstehung sprechen wird, dass, O Sohn Adams, ich war krank und du hast mich nicht besucht. Der Mensch wird sagen, O Herr, wie kann ich dich besuchen, wo du doch der Herr der Welten bist? Und Allah wird sprechen, hast du nicht gewusst, dass einer meiner Knechte krank war und du hast ihn nicht besucht? Hast du nicht gewusst, dass wenn du ihn besucht hättest, dass du mich bei ihm gefunden hättest? O Sohn Adams, ich habe dich um Speise gebeten, doch du hast mich nicht gespeist. Der Mensch wird sagen, O Herr, wie kann ich dich speisen, wo du doch der Herr der Welten bist? Allah wird sprechen, hast du nicht gewusst, dass einer meiner Knechte dich um Speise bat? Doch du hast ihn nicht gespeist? Und hast du nicht gewusst, dass wenn du ihn gespeist hättest, du den Lohn für dies bei mir gefunden hättest? Und wir verstehen die Aussage, das Hadith geht selbst noch weiter, aber uns mag dieser Teil schon genügen, um die Aussage zu verstehen, dass man sich also wirklich auch um die Dinge bemühen muss, die Allah lieb sind. Ja, und das gilt für irgendeine gute Tat, für irgendein Ergebnis auf dieser Welt, man muss sich bemühen. Und das ist ein Traum, dass man irgendetwas erreichen will und davon träumt, dass man ja in diesem Ziel auch noch Höhen erreicht und Exzellenz erreicht, ohne sich dafür zu bemühen. Das ist ein Traum, das ist ein Wunschtraum. Zum Beispiel, dass man möchte, den Koran zu verstehen, ohne ihn auch nur einmal gelesen zu haben oder ohne sich dafür zu bemühen, ohne dafür zu streben und Mittel zu suchen. Welche Mittel auch immer. Ja, wenn wir das Diesseits nicht ohne Mühe bekommen, dann wie sollen wir das Jenseits ohne Mühe bekommen, wo es doch um einiges vorzüglicher ist, als alles, was im Diesseits vorhanden ist. Damit kommen wir zum Ende von Suratul Ankabut und kommen zu Surah Ar-Rum, die Römer. Das ist eine mekkanische Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Die Römer sind besiegt worden. Im nächstliegenden Land. Aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen, in einigen Jahren. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. An jenem Tag werden die Gläubigen froh sein über Allahs Hilfe. Er hilft, wem er will, und er ist der Allmächtige und Barmherzige. Diese Sura ist eine mekkanische Sura und die mekkanische Zeitperiode ist geprägt von den härteren Umständen der Muslime, in der sie relativ ohnmächtig waren, das heißt, sie konnten sich nicht zur Wehr setzen, sie wurden unterdrückt, besonders die Schwachen und eher Ärmeren unter ihnen. Und zuletzt war es ja sogar so schlimm, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam selber auch unter den Angriffen der Feinde des Islams gelitten hat. Das ist also die mekkanische Zeitperiode, in der diese Sura offenbart wurde. Zu der Zeit, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam das Prophetentum verkündete, zu dieser Zeit gab es in der damaligen Welt, wenn wir das so ausdrücken möchten, mit den modernen Ausdrücken, zwei Supermächte. Das war einmal die Römer und von denen hier gesprochen wird, ist das Oströmische Reich, also die Byzantiner, und andererseits gab es die Perser. Die Römer waren christlich mehrheitlich, das heißt Ahl al-Kitab, das war den Muslimen in Mekka auch bekannt, und die Perser galten als Feueranbeter, was wir als Schirk bezeichnen würden. Ja, wobei wir jetzt nicht genauer darauf eingehen wollen, dass ja, die Ahl al-Kitab machen ja auch Schirk. Darum geht es hier nicht. Es war auf jeden Fall in der Wahrnehmung der Muslime in Mekka so. In Mekka war es ja auch so. Es gab zwei größere Gruppen. Einmal die Muslime, die an Koran und somit auch an alle anderen Propheten glaubten und sich somit auch näher den Ahl al-Kitab empfanden. als den Götzenanbetern als solches und andererseits gab es in Mekka dann die Götzenanbeter, die Muschrikin. Und es war dann halt so, dass zwischen den Römern und den Persern es immer wieder Konflikte gab und kriegerische Auseinandersetzungen. Und dann kam es halt mal so weit, dass die Römer von den Persern besiegt wurden. Und zu der Zeit war es dann etwas Undenkbares, dass es mal irgendwann auch mal so sein könnte, dass die Römer, die ja gerade eine Niederlage erlitten hatten, die Perser besiegen würden. Aber das ist genau das, was Allah hier prophezeit, dass die Römer sind besiegt worden im nächstliegenden Land, aber sie werden nach ihrer Niederlage selbst siegen, und zwar in einigen Jahren. Allah gehört der Befehl vorher und nachher. Und was wird an jenem Tag noch sein? An jenem Tag werden die Gläubigen froh sein über Allahs Hilfe. Das heißt, hier ist also eine Prophezeiung und auch eine unterschwellige Botschaft hier, dass auch ihr, die jetzt in einer Niederlage sozusagen, in einer Lage seid, in der ihr euch selber nicht helfen könnt, auch eure Lage wird sich verändern und ihr werdet in einer Lage dann sein, wo ihr euch freuen werdet, dass Allahs Hilfe gekommen ist. Also auch eine frohe Botschaft für die Gläubigen. Und was geschah nach der Auswanderung des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach Medina? Kam es dann nach relativ kurzer Zeit zu der Schlacht von Badr, welche dann einen eindeutigen Sieg, der nicht erwartet worden war, der also ein eindeutiger Sieg war für die Muslime. Und im selben Jahr soll also dann auch das eingetreten sein, was Allah hier verkündet, dass nämlich die Römer den Sieg davon trugen und sie somit die Überlegenen waren. Was wichtig ist für den Gläubigen aber zu verstehen, was wir auch nicht vergessen dürfen, Allah sagt hier, für Allah oder Allah gehört der Befehl vorher und nachher. Ja, wenn Allah etwas zu einer bestimmten Zeit nicht zulässt, dann ist das nicht eine Schwäche, a'udhu billah, von Allah oder dass Allah uns vergessen hat, diese schlechten Gedanken, die Shaitan uns dann auch eingibt, diese Verzweiflung. Nein, dem ist nicht so, sondern alles in Allahs Schöpfung passiert nach einem bestimmten Plan und alles hat seine Zeit. Das ist Allahs Versprechen. Allah bricht sein Versprechen nicht, aber die meisten Menschen wissen nicht. Ja, genau das ist nämlich, dass die meisten Menschen nicht wissen, dass wir oft leider das große Bild nicht sehen. Ja, wir sehen, jemand hat Macht und wir vergessen ganz, dass diese Macht auch etwas ist, was Allah ihm gegeben hat. Allah lässt es zu, um uns vielleicht zu prüfen oder weil eine bestimmte Zeit noch nicht eingetreten ist oder weil es vielleicht noch nicht gut ist, dass wir die Macht haben. Warum auch immer, Allahs Weisheiten sind für uns nicht zu erschließen. Aber wir sehen nur, oh, ich habe gerade keine Macht, der hat Macht und sehen nur diese Tatsache und sehen rechts und links nicht wofür, warum, was vorher und was nachher sein kann und gewesen ist. Und sehen immer nur die Kleinigkeiten, laufen den kleinen Dingen hinterher, den zeitlichen Nutzen laufen wir hinterher und für ein größeres Anliegen sind wir einfach blind. Wir sind blind für den Kontext. Ja, aber wann auch immer wir im Leben mal unterdrückt werden, unterlegen sind, was wir nicht lassen dürfen. Was sagt Allah? Für Allah ist der Befehl vorher und auch nachher. Was wir nicht lassen dürfen, ist Allah anzubeten und ihn zu bitten. Dua niemals lassen. Denn Allah ist nah. Er verspricht, wenn man ihn bittet, er erhört die Dua. Aber alles hat seine Zeit. Wie heißt es in Surat al-Baqarah? إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ich bin nah. Wenn meine Diener dich nach mir fragen, ich bin nah. Allah ist bereit. Allah erhört das Gebet. Aber nicht mit Ungeduld Dua machen. Nicht heute Dua machen und morgen muss Allahs Hilfe da sein. Nein, das ist nicht die Art von Allah. Alles hat seine Zeit. Allah ist mit den Muhsinin, mit den Gutestuenden, also Gutes weiterhin tun, sich vom Üblen fernhalten, nicht selber zum Zalim, zum Unrechthandelnden werden, denn Allah ist niemals mit den Unrechthandelnden, den Unrechttuenden. Deswegen niemals verzweifeln. Verzweifeln ist von Shaitan und sie führt zu Kufr. Wenn Allah die tote Erde beleben kann, dann kann er ganz gewiss auch die Umstände der Menschen ändern, aber alles hat seine Zeit. Sie kennen nur das Äußerliche von diesseitigem Leben, während sie des Jenseits unachtsam sind. Ja, deswegen kommt man ja auch zu diesen schnellen, voreiligen Schlüssen, dass ach so, uns hilft keiner, wir sind ja das. Nein, das ganze Bild muss man sehen, das ganze Bild wird nicht komplett, wenn man das Jenseits ausschließt. Denken Sie denn nicht in Ihrem Inneren darüber nach? Allah hat die Himmel und die Erde und was dazwischen ist, nur in Wahrheit und auf eine festgesetzte Frist erschaffen. Aber viele von den Menschen verleugnen fürwahr die Begegnung mit ihrem Herrn. Ja, diese Fragen sollten wir uns auch immer wirklich ernst nehmen, denken sie denn nicht in ihrem Inneren darüber nach? Ja, Allah fragt uns hier, denken sie denn nicht über sich selbst nach? Denken wir über uns selbst nach? Wenn wir mal über uns nachdenken, dann geht es meistens um Äußerlichkeiten. Oh, ich habe wieder zugenommen oder oh, meine Haut sieht ja ganz schrecklich aus oder was soll ich morgen anziehen oder was soll ich gleich anziehen und die hat ja viel schönere Kleider als ich oder ich muss wirklich mehr für meine was auch immer was tun. Wenn wir uns Sorgen machen, dann leider meistens um diese Dinge. Was in Ordnung ist, man soll sich pflegen und zu einem bestimmten Grad ist das auch völlig normal. Aber wenn es unverhältnismäßig wird und man sich um sich selbst, um das eigentliche Selbst, und wir sind nicht unser Körper, sondern die Seele macht den Menschen aus. Und wenn wir die komplett vernachlässigen, dann ist das Anlass zur Sorge. Dann ist das etwas, worüber wir nachdenken sollten. Denken Sie nicht über sich selbst nach? Ja, Allah hat den Menschen erschaffen, Allah hat alles für den Menschen erschaffen, Allah hat ihm Verstand gegeben, einen Willen gegeben, ihm zwei Wege gezeigt. Kennt euer Anliegen. Wisst, welchen Weg ihr gehen wollt. Darüber sollte der Mensch nachdenken. Sind sie denn nicht auf der Erde umhergereist, so dass sie schauen konnten, wie das Ende derjenigen war, die vor ihnen waren? Sie hatten eine stärkere Kraft als sie, pflügten und bevölkerten das Land noch mehr, als sie es bevölkerten. Wann pflügt man das Land? Entweder für den Ackerbau, aber die Erde wird auch aufgerissen und auch aufgegraben und Furchen in ihr gelegt, wenn man irgendeine andere Art von Bebauung auch vornehmen möchte. Und das ist ein Zeichen von Zivilisation, dass man die Erde kontrolliert, dass man sie unterwirft, dass man sie zum Ackerbau, zum Gebäudebau oder zum Minenerschließen zum Beispiel auch, dass man sie dafür also nutzen kann. Und das ist ein Zeichen von Macht und auch Stärke, die ein Volk besitzt. Und sie bevölkerten das Land noch mehr, als sie es bevölkerten. Und ihre Gesandten kamen zu ihnen mit den klaren Beweisen. Aber nimmer ist es Allah, der ihnen Unrecht getan hat, sondern sie selbst haben sich Unrecht zugefügt. Ja, also sie wurden vernichtet, mit anderen Worten. Diese Völker, die gerade noch wie beschrieben wurden, die haben das gemacht und sie haben das gemacht und sie haben das gemacht. Das heißt, all das haben sie getan, aber was ist dann letztendlich die eigentliche Kraft des Menschen? Er kann sich selber vor Allahs Befehl nicht bewahren, nicht beschützen. Und alles, was er dann geleistet hat und gebaut hat und gepflügt hat, muss dann brach daliegen und es ist keiner mehr da, der diese Dinge noch pflegt. Ja, wie viel haben sie geleistet? Die vor uns da waren, haben auch schon viel geleistet, vielleicht noch mehr, als wir es tun, und trotzdem meinen wir, wir würden hier ewig bleiben. Hierauf war das Ende derjenigen, die Böses taten, das Schlechteste dafür, dass sie Allahs Zeichen für Lüge erklärt hatten und sich über sie lustig zu machen pflegten. Ja, das ist ja wirklich das Verwerflichste überhaupt und das Niedrigste an Verhalten, dass man sich lustig macht über etwas, was Ernsthaftigkeit verlangt. Allah macht die Schöpfung am Anfang und wiederholt sie hierauf. Dann werdet ihr zu ihm zurückgebracht. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, werden die Übeltäter ganz verzweifelt sein. Sie haben dann an ihren Teilhabern keinen Fürsprecher und werden ihre Teilhaber verleugnen. Am Tag, da sich die Stunde erhebt, an jenem Tag werden sie sich in Gruppen teilen. Was nun diejenigen angeht, die geglaubt und rechtschaffene Werke getan haben, so wird ihnen in einem Lustgarten Freude bereitet. Ja, diese zwei Gruppen wird es dann also nur noch geben. Heute sind wir in Nationen, Völker, Stämme, Farben, Sprachen, Schichten der Gesellschaft auch, Mittelschicht, Unterschicht, Oberschicht geteilt. Aber an jenem Tag wird man nicht mehr nach diesen Kriterien geteilt werden, sondern es wird nur noch zwei grobe Gruppen geben, die rechtschaffen waren und die nicht rechtschaffen waren. Und was diejenigen angeht, die rechtschaffen waren, so beschreibt Allah ihren Zustand als etwas, was wir alle für uns auch beanspruchen möchten. Was aber diejenigen angeht, die ungläubig waren und unsere Zeichen und die Begegnung mit dem Jenseits für Lüge erklärt haben, sie werden zur Strafe vorgeführt werden. Und das ist die einzige andere Gruppe. Da gibt es keine dritte große Gruppe, zu der man dann gehören kann und sagen, okay, ich will nicht belohnt werden, aber bitte bestraft mich auch nicht. Nein, entweder Belohnung oder man wird der Strafe vorgeführt werden. Ja, und dieses Wort auch hier für die Strafe, sie werden vorgeführt werden, muhbarun, ist auch etwas, worauf wir achten sollten, wenn Allah diese verschiedenen Ausdrücke gebraucht, um eigentlich denselben Zustand für uns jetzt, wenn wir das von äußerlich betrachten, denselben Zustand zu beschreiben. Es heißt ja nicht hier, sie werden bestraft, sondern sie werden wörtlich präsent gemacht werden. Das heißt, sie werden sich der Strafe nicht entziehen können. Sie werden mit voller Wahrnehmung und mit allen Sinnen da sein und präsent sein und die Strafe erleben. Ja, also ganz bestimmter Aspekt der Strafe auch wird hier angesprochen. Allah möge uns alle davor bewahren. Preis sei daher Allah, wenn ihr den Abend erreicht und auch, wenn ihr den Morgen erreicht. Ja, man soll ja immer Allah preisen. Natürlich, klar, das ist etwas ganz Selbstverständliches. Nichtsdestotrotz hatte auch unser Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, eine bestimmte Art und Weise, dass er nämlich am Morgen und am Abend bestimmte Bittgebete machte, die auch mit der Gnade Allahs an uns auch überliefert worden sind. Zum Beispiel könnt ihr im Hisnul Muslim nachschauen, das ist ein bestimmtes Bittgebet-Sammlung, eine kleine, gibt viele Sammlungen von Bittgebeten. Könnt ihr auch selber auch euch informieren. In unserem Kurs werden wir die auch gemeinsam lernen, einige davon. Bestimmte Bittgebete, Afkar, Gedenken Allahs, des Morgens und des Abends, die man auch machen sollte, weil es hier auch vor allem angesprochen wird. Und ihm gehört alles Lob in den Himmeln und auf der Erde und abends und wenn ihr den Mittag erreicht. Er bringt das Lebendige aus dem Toten und bringt das Tote aus dem Lebendigen hervor und macht die Erde nach ihrem Tod wieder lebendig. Und so werdet auch ihr hervorgebracht werden. Es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus Erde erschaffen hat. Hierauf wart ihr auf einmal menschliche Wesen, die sich ausbreiten. Und es gehört zu seinen Zeichen, dass er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Und er hat Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die nachdenken. Schaut mal auf diesen ganzen Prozess. Allah hat den Menschen aus Erde erschaffen. Er war erst eine leblose Gestalt, in die Allah dann die Seele eingehaucht hat. Dann hat er ein Paar dafür erschaffen, eine Frau erschaffen, damit diese beide als Paar leben können. Sie ergänzen sich gegenseitig. Sie sind gleich, aber dann doch wieder nicht gleich. Ja, diese also wundersame Ergänzung, die Allah in Mann und Frau gelegt hat. Und das Zusammenkommen beider bereitet ihnen dann eine Nachkommenschaft. Eine ganze Kette von Nachkommenschaft entsteht. Und warum das alles? Was ist hier der primäre Sinn und Anliegen von Familie? Allah sagt, damit ihr bei ihnen Ruhe findet. Ruhe. Schaut mal, und wie tragisch ist es dann, wenn gerade die Familie der Ort ist, wo man am meisten streitet, Zwist, Auseinandersetzungen und all diese Dinge überhand nehmen. Und dieser Sinn überhaupt gar nicht mehr verfolgt wird und gar nicht mehr verstanden wird, dass die Familie dafür da ist, um Ruhe zu finden. Ja, und das ist, hat natürlich, wir wollen hier keine oberflächliche Analyse machen, nichtsdestotrotz kann man grob vielleicht sagen, dass wenn Standhaftigkeit, Geduld und Aushaltevermögen und Gottesfurcht einfach weg sind, dann ist es auch schwer, diesen Sinn in der Familie wiederherzustellen. Dann wird es schwierig, auszuhalten, etwas, was man nicht mag, zu übersehen. Ja, und dann kann es keine Ruhe mehr geben. Und Allah sagt, der nächste Sinn ist auch, und er hat in euch oder zwischen euch Zuneigung und Barmherzigkeit zwischen euch gesetzt. Ja, und man sagt, Zuneigung ist eher in den jüngeren Jahren und die Barmherzigkeit eher in den fortgeschrittenen Phasen des Lebens oder im fortgeschrittenen Alter. Wallahu alam. Und das sind alles Zeichen für nachdenkende Menschen. Aber wenn man nur noch die kleinen Dinge sieht und das größere ganze Bild nicht mehr sieht, das größere Anliegen vernachlässigt und sich mit Kleinigkeiten nur noch beschäftigt, dann nörgelt man auch und dann beklagt man sich auch und dann ist man auch ständig unzufrieden. Warum? Weil das große Anliegen leider ja in den Hintergrund gerückt ist, was einen motivieren könnte, was einen aufbauen könnte, was einem Mut geben könnte. Ja, wie man sagt, aus einer Mücke einen Elefanten macht und so seine eigene Ruhe leider opfert. Ja, und am Ende leidet der Mensch eigentlich nur selbst. Also er schadet nur damit sich selbst. Und zu seinen Zeichen gehört die Erschaffung der Himmel und der Erde und auch die Verschiedenheit eurer Sprachen und Farben. Darin sind wahrlich Zeichen für die Wissenden. In der Verschiedenartigkeit sind Zeichen für die Wissenden. Ja, und wie oft entsteht ja Streit und Nörgelei und Unzufriedenheit, weil man etwas einfach nicht aushalten kann, das anders ist, verschieden ist als wir selbst. Ja, und darin sind aber Zeichen, nochmal, für die, die nämlich Wissen haben.